jeder nach seiner Heimat sich sehnt, die er gerne einmal wieder sehen will. Und sein kleines Mädel, das wünscht er sich jetzt, das so warm und so heiß ihn geküsst. Und dann schaut er hinaus aufs weite Meer, wo fern seine Heimat ist. Thank you. denke mir, blaue Meer. Und du, mein Lieb, bleibst ganz allein und wartest, bis ich wiederkehr. Ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, bleib du mir treu, bleib du mir treu. Ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, bleib du mir treu, bleib du mir treu. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, mein Schätzelein, mein Schätzelein, mein Schenkchen. Es gibt für mich nur einen Schatz, und der bist du, mein liebes Kind. Denn auch an jedem Ankerplatz wir andere schöne Mädchen sind. Ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, bleib du mir treu, bleib du mir treu. Ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, bleib du mir treu, bleib du mir treu. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, mein Schätzelein, mein Schätzelein. Ein Seemann muss in Sturm und Wind hinaus aufs weite Meer. Ahoi, ich muss an Bord, mein Kind, weil nur nicht gar zu sehr. Behalt mich lieb, sei immer brav und bleib mir ewig treu. Ich geh auf große Fahrt, Marie, auf Wiedersehen, ahoi. Ich geh auf große Fahrt, Marie, auf Wiedersehen, ahoi. Leb wohl, mein Mädel, lass mich gehen, bleib ich auf lange fern. Freu dich mit mir aufs Wiedersehen, behalt mich immer gern. Ein Seemann muss in Sturm und Wind hinaus aufs weite Meer. Ahoi, ich muss an Bord, mein Kind, frei nur nicht gar zu sehr. Behalt mich lieb, sei immer brav und bleib mir ewig treu. Ich geh auf große Fahrt, Marie, auf Wiedersehen, ahoi. Ich geh auf große Fahrt, Marie, auf Wiedersehen, ahoi. Sturm und Wind hinaus aufs weite Meer. Ahoi, ich muss an Bord, mein Kind, bei nur nicht gar zu sehr. Behalt mich lieb, sei immer brav und bleib mir ewig treu. Ich geh auf große Fahrt, Marie, auf Wiedersehen, ahoi. Ich geh auf große Fahrt, Marie, auf Wiedersehen, ahoi. Oh, dear.

lämmer, lämmer, fraß, guten Morgen, was sie will, guten Morgen, was sie will, wie man jümmer, jümmer singt, wie man jümmer, jümmer singt. Und auch mag sie sich ein Geige kennt, Geige kennt, da, da. Figolin, Figolin, der das Geige kennt, Figolin, Figolin, der das Geige kennt. Und Figo, Figolin, und Figo, Figolin, und sie der, der, hey, Katrin, und sie der, hey, Katrin, und sie der, hey, Katrin, und sie der, hey, Katrin. Heute ein Ball, morgen geht's los, Schiff auf hoher See. Rings um uns her, nur Wellen und Meer, ist alles, was ich sehe. Hell die Gläser singen, ein frohes Lied wieder singen. Mensch, ich geheilt, der Seele liegt und weint, sind froh. Thank you. Land stehen die Banken aus, das BRD. In diesem Stand brennt die Säge schwer, so klein ist das Volk und so groß ist das Meer. Dann kommt es auf jedes Rederbettchen an, auf Verläuf bis zum letzten Mann. Heimat, die grüßen wir, für dich da fahren wir. Wir lauern den Tod im Torpedo-Wort, ran an den Feind, hoch auf den Bord. Alle Rohre klar und feuerfrei. Wenn auch der Feind am Süd in Hürdenzeit entfliegt, unsere Ahle, die gewinnt vorbei. Zuerst da kommt ein Tanker ran, so läuft der Torpedo und zündet ihn an. Da leuchtet am Himmel ein feuriges Fanal, als ein Gruß unserem Admiral. Yeah. Wir schaffen sie Steht, dass du Kölner bist.